Aus Anlass des 53. Jahrestages der Arbeitsaufnahme von Genossen Kim Jong-il im ZK der Partei der Arbeit Koreas starteten die Delegationen der Parteien und Organisationen und die Persönlichkeiten vieler Länder im Zeitraum vom 12. bis zum 23. Juni den Botschaften der TVRK in ihren Ländern einen Gratulationsbesuch ab. Am Bild, in dem Genossen Kim Il-sung und Kim Jong-il zusammen sind, legten die Delegation verschiedener Parteien Nigerias, der erste stellvertretende Generalsekretär der Islamischen Vereinigten Partei Irans und seine Begleitung, der Generalsekretär der Jatiya-Partei Bangladeschis, der Vorsitzende der Bangladeschischen Volksunion, der Vorsitzende des Bangladeschischen Sozialideologie-Instituts, der Vorsitzende des Bangladesisch-Koreanischen Freundschafts- und Solidaritätskomitees und Vorsitzende des Bangladesischen Vorbereitungskomitees für die Lobpreisung der großen Menschen von Baekdusan 2017, der Generalsekretär der Arbeiterpartei der Demokratischen Republik Kongo und weitere Persönlichkeiten verschiedener Kreise, Blumenkörbe und Sträuße nieder und verbeugten sich davor. Der Vorsitzende der Sozialistischen Partei Benins schickte am 17. Juni einen Blumenstrauß an die Botschaft der TVRK.